B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W. Q, R, S, T, U, V, W. X, Y, Z, O, G. Jetzt kenne ich das A, B, C. H, I, J, K, L, M, N, O, P.